Die 47. Sportveranstaltung der Künstler gab es am 4. November im Kim Il-sung Stadion in Pyongyang. In Bereiche Filmkunst, Bühnenkunst und Kunstbildung geteilt, fanden die Wettkämpfe in verschiedenen Sportarten wie Fußball, Volleyball, Leichtathletik und Tauziehen statt. Als Zuschauer waren dabei der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas Kim Gi-nam, die Funktionäre des betreffenden Bereiches und die Mitarbeiter, Kunstschaffenden, Künstler, Lehrer und Studenten und Schüler des Bereiches Kultur und Kunst.